zum Geld. Der eine hat, was der andere möcht. Und auch jeder, der glaubt, er hat recht. Das so ich denk, halt nur ein bisschen noch. Ist es wert, die ganze Sache? Ja, der Schein.